Kundgabe 6388. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.10.1955. Hinweis auf Naturgeschehen. Überallhin leite ich mein Wort. Und ich weiß auch die rechten Mittel und Wege, dass die willigen Menschen in Besitz von Geistesgut kommen, das in mir seinen Ursprung hat. Denn ich weiß es, wer willig ist, mich anzuhören, und mir ist wahrlich alles möglich, auch, dass ich selbst sie anspreche in der Form, die ihnen zuträglich ist. Doch ich gedenke auch derer, die völlig leer sind, die das Verlangen nach meiner Ansprache noch nicht empfunden haben, die dahingehen, ohne mir zugewandte Gedanken, die nur die Welt sehen und ihre Güter. Auch ihnen leite ich mein Wort zu. Auch sie werden angesprochen von mir immer wieder, doch so unaufdringlich, dass sie mich wohl hören können, aber nicht hören müssen. Es muss vorerst der Wille in ihnen rege werden, etwas zu hören aus anderen Sphären, als die ist, in der sie sich befinden. Aber immer wieder kommen solche Anregungen durch Gespräche, Bücher, Weltgeschehen oder eigene Not- und Unglücksfälle. Es kann der Mensch dann seinen Gedanken die rechte Richtung geben, in die Unendlichkeit, zu mir, in geistige Sphären. Und je nach seinem Willen wird er nun auch gespeist. Also glaubet nicht, dass ich einem Menschen meine liebende Hilfe versage. Glaubet nicht, dass ein Mensch ohne meine Gnadengabe auskommen müsste. Alle betreue ich, doch der Erfolg ist eigene Angelegenheit des Menschen, der einen freien Willen hat. Aber mein Wort wird in der ganzen Welt gehört werden, denn ich brauche dazu immer nur ein williges Erdenkind, das mir sein Herz öffnet und die Wahrheit unmittelbar von mir empfangen kann. Und diese Wahrheit wird es dann auch weiterleiten, weil ich die Menschen kenne, die empfangswillig sind und meine Erdenkinder zusammenführe, wo nur ein kleiner Fortschritt zu erwarten ist. Und immer werden Boten des Lichtes austeilen, wo es auch sei. Und alle werden die gleiche Wahrheit verkünden, weil sie meine Sendboten sind, die in der Endzeit aller Orten und in allen Ländern auftreten werden. Keine hungernde Seele wird ungekräftigt bleiben und kein verlangendes Herz ungefüllt. Und ich leite alles, Himmel und Erde regiere ich nach meinem Willen, und jedes einzelne Geschöpf betreue ich und schaffe alle Möglichkeiten, dass es selig werde. Ich erwecke überall rechte Prediger, denen es mein Geist eingibt, was sie reden sollen, und die mir so innig ergeben sind, dass ich durch meinen Geist auch wirken kann. Überall werden Erfolge zu verzeichnen sein, überall aber auch Menschen, die jeden Zugang zu ihren Herzen verwehren, die wohl auch mein Wort hören, aber voller Abwehr ihm gegenüberstehen und daher auch keine Wirkung verspüren können. Doch auch sie sind angesprochen worden, und sie werden immer wieder angesprochen bis zum Ende ihres Lebens, weil ich bis zur Todesstunde um ihre Seelen bemüht bin, dass sie noch zu mir finden im Erdenleben. Wohl stehen unzählige Menschen mir noch fern, und sie selbst suchen auch nicht die Entfernung zu verringern. Doch ihnen gilt meine Liebe und Sorge im gleichen Maß, weil ich alle meine Geschöpfe zurückgewinnen will und keines daher aufgebe, bis seine letzte Stunde gekommen ist. Doch die Freiheit seines Willens taste ich nicht an. Was aber meine sanften Bemühungen nicht zu Wege bringen, was mein Wort nicht zu erreichen vermag, das kann noch durch ungewöhnliches Naturgeschehen möglich sein, wo den Menschen kein anderer Ausweg bleibt, als sich selbst aufzugeben oder Zuflucht zu nehmen zu einer Macht, die so stark ist, dass sie helfen kann. Das Anerkennen dieser Macht schon ist ein Schritt vorwärts, und auch den Ruf in Not eines solchen Menschen höre ich, und er ist gerettet vor dem ewigen Verderben. Meine Stimme tönet überall, leise und laut ist sie zu vernehmen, und jeder kann sich angesprochen fühlen von mir. Jeder kann Gnaden empfangen und zum Leben erwachen, der nur willig ist und achtet meiner Stimme. Denn meine Liebe will erretten, sie will sich verschenken und allen das Leben geben, die noch dem Tode verfallen sind. Amen.